Vilken hund har flexen jagt? Jeder von euch, der es wagt. Unser Stoppeln wird verbracht, jämmerlich im Scheiterhaufen. Keiner von euch wird es überleben, wenn ich komme mit der Kanne. Deine Stadt gibt es für euch keine Sonne. Was wollt ihr machen? Wir kommen mit Waffen geladen in Sicherheit und machen sie platt. Die Hexe in der Nacht, gib es auf, wenn wir kommen in die Gegend der Halloween-Nacht. Gibt es ein Massaker, während schon das Feuer brennt, üben wir die Hasstat, wie man es von früher kennt. Hexe brennen ihre Seelen, brennen wir in Rauch und Asche, lass die Leute, lass sie quälen, fick ihr Feuer, wenn wir hassen ihre Art zu leben, Gott verdammt sei ihre Macht. Hexen jagten Halloween, kaufen wird es an und ab, verstecken sich im Schutz der Nacht, denken sie sind so gerettet, doch ich finde sie und dann werden sie erst angekettet, ist das Feuer heiß genug, es schwimmen wir zum Tode ein. Lass sie brennen heute Nacht, schließ dich an und sei dabei. Wir gehen heute auf Hexenjagd, wir gehen heute auf Hexenjagd. Halloween ist unser Tag, reisen bis tief in die Nacht. Übers Land der Vollmond scheint, heute wird ein Ende sein. Hexenjäger nicht allein, der Teufel ist jetzt mit dabei. Wir gehen heute auf Hexenjagd, wir gehen heute auf Hexenjagd. Halloween ist unser Tag, reisen bis tief in die Nacht. Übers Land der Vollmond scheint, heute wird ein Ende sein. Hexenjäger nicht allein, der Teufel ist jetzt mit dabei. Essa noite maldita quero ver quanto tempo dura sua vida. Nesse momento de agonia e meio aceita macabra. Seu corpo ser o objeto principal dessa feitiçaria. As estrelas no céu refletem o ódio que manchou a noite com suas lágrimas de desespero e dor. O seu tempo acabou, a faca que foi gravada no seu peito com seu sangue meu rosto matou. Cala a boca e não me peça pra parar. Comecei o ritual e só paro quando acabar. Essa noite foi criada pra matar. Você foi o escolhido, haha. Não adianta mais chorar. O corpo será picotado dentro de um saco, será colocado. E no rio da tristeza será abandonado. Mas o que foi decapitado, espancado, cortado, flagelado, judiado, abandono de ar. Essa foi iniciada, sentimento de pena não existe, tô dominado pelo que não pensa. O vazio assombrando sua cabeça, querendo te jogar no mundo das trevas. O meu espírito faz você sofrer. Mais uma presa subiu e ninguém pode me interromper. Yeah. Vai chegando a noite, todo mundo se disfarçando para esconder a sua facia do mal, pra ninguém temer. E quando chegar, se arrastado, assassinado, levado na moral. Temos o dia perfeito para caso estrago na vida de todos. Filha da puta saiu na calada, armado, alucinado, sempre procurando a vítima para matar no meio da madruga. Wir gehen heute auf Hexenjagd, wir gehen heute auf Hexenjagd. Halloween ist unser Tag, reisen bis tief in die Nacht. Übers Land der Vollmond scheint, heute wird ein Ende sein. Hexenjäger nicht allein, der Teufel ist jetzt mit dabei. Wir gehen heute auf Hexenjagd, wir gehen heute auf Hexenjagd. Halloween ist unser Tag, reisen bis tief in die Nacht. Übers Land der Vollmond scheint, heute wird ein Ende sein. Hexenjäger nicht allein, der Teufel ist jetzt mit dabei. Jetzt wieder mal Halloween, die Hexen fliegen herum. Auf dem Boden fließt das Blut in den Kanal, da macht es Boom. Unter dem Deckel warte ich, trink dein abgefucktes Blut, damit ich deine Fresse poliere. Das find ich wirklich, wirklich gut. Jetzt hab ich Blut getan, bin auf dem Weg, um euch zu killen. Ich fick dein dicke Mutter, auf der Pussy werd ich chillen. Dieser Tag schreibt Geschichte, meine Tat werden zu Legende. An diesem Tag werden die erledigt, verrecken. Silence One, der Stecker und die Donner dein Kicken. Wenn ihr ausgehört und mit Menschenfleisch ausgestarrt, tritt es mit Messer in deine Scheißhals gesteckt. Dass ein Blut heraus bitte sein, wenn dein Leben defekt. Und ich schau mir Mutterficker, hab das alle gecheckt. Ich bekomme Mutterficker hier sah. Ich schau mir erst alles in meinen Texten nieder. Satanische Verse, die ich schreibe für diese Lieder. Ich komme zu dir und breche dir alle deine Glieder. Und am Ende sehen wir uns sicher in der Hölle wieder. 666 up in the sky, 666 just du in meinem Flow. Ein Blatt des Todes mit deiner Seele rauche ich und werde so high. Wir gehen heute auf Hexenjagd, wir gehen heute auf Hexenjagd. Halloween ist unser Tag, reisen bis tief in die Nacht. Übers Land der Vollmond scheint, heute wird ein Ende sein. Hexenjäger nicht allein, der Teufel ist jetzt mit dabei. Wir gehen heute auf Hexenjagd, wir gehen heute auf Hexenjagd. Halloween ist unser Tag, reisen bis tief in die Nacht. Übers Land der Vollmond scheint, heute wird ein Ende sein. Hexenjäger nicht allein, der Teufel ist jetzt mit dabei.